noch das Rauschen der Wälder, von fremden Klängen ganz rein. Wo hört man das Raunen der Quelle, ist Leben mehr Sein als Schein. In diesem Land, in diesem Land, wir wissen uns unter Sternen, wir liegen ja einsam im Feld. Was kümmert uns gestern und morgen, wir haben weder Gut noch Geld. In diesem Land, in diesem Land, in die Einsamkeit wir drinnen, entfliehen der Märkte Geschrei, entfliehen der Geißel der Mauer, denn hier nur da sind wir frei. In diesem Land, in diesem Land, die Scheite sind nun entzündet, Gefährten stehen im Kreis. Es weht der Atem des Feuers und Herzen brennen so heiß. Wir leben unter der Sonne, wir liegen hier einsam im Feld. Wir ziehen mit lodernden Herzen durch eine flammende Welt. In diesem Land, in diesem Land, noch gibt es dies Land nur im Geiste, doch stehen wir wachsam bereit. Am Feuer klingen die Lieder für eine bessere Zeit. Bye.